Deutschlandfunk. Nachtradio. Nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smelling, lilac skin, your flame in me. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smelling, lilac skin, your flame in me. I'm only here for this moment. I know everybody here wants you. I know everybody here thinks they need you. I'll be waiting right here just to show you. A thing of wonder in this crowd. I'm a stranger in this town. You're free with me. And our eyes locked in outcast love. I sit here proud. Even now you're undressed in your dreams with me. Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen und unser Thema bis 3 Uhr bleibt Jeff Buckley. der nur 30 Jahre alt geworden ist und der zu Lebzeiten ein einziges Album herausgebracht hat, Grace, erschien im Sommer 1994 und in fast allen Kritikerumfragen als eines der Alben des Jahres genannt wurde damals. Und auch später, über die Jahre, hat es sich gehalten. Immer wenn mal solche Listen mit den besten Rockalben erstellt werden, oder meistens, Grace ist fast immer mit dabei und auch ziemlich weit oben. Gleich ein weiterer Ausschnitt daraus. Los ging es in dieser zweiten Stunde mit Everybody Here Wants You vom geplanten zweiten Album. Das sollte My Sweetheart the Drunk heißen. Jeff Buckley war aber mit den Aufnahmen nicht ganz zufrieden und wollte nochmal neu rangehen. Erst nach seinem Tod sind die geplanten Lieder, teils Studio, teils Demoaufnahmen, auf einer Doppel-CD erschienen. Unter dem Titel nun Sketches for My Sweetheart the Drunk. Daraus eben also das Stück, jetzt aber ganz offiziell vom Grace-Album Lilac Wine. I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine. See clearly, isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine. I feel unsteady. Isn't that she? Or am I just going crazy, dear? Lilac wine, I feel. I'm ready

nach Lilac Wine aus dem Album Grace, eben ein weiteres Stück aus den Studio-Sessions zum geplanten Nachfolgealbum. Diesmal You and I. In den beiden Jahren nach dem Erscheinen von Grace tourte Buckley mit seiner Band ausgiebig durch Europa, Nordamerika, Japan, dann wieder Europa, Australien und. Eigentlich zu viel. Aber wenn sie mal irgendwo live aufgetreten sind, sollten sie sofort wiederkommen. Und der Plattenfirma war es sehr recht, um das Album Grace also weiter bekannt zu machen. Und Buckley ließ sich auch überreden zu dieser eigentlich viel zu langen Tourmühle. Endlich ging es aber wieder los mit neuen Aufnahmen. Als Produzenten wählte er Tom Verlaine, ex-Television. Den hat er über Patti Smith kennengelernt, für die er bei einem Stück ihres damaligen Albums mitgesungen hat. Aber ich sagte es, Buckley war mit diesen Aufnahmen unzufrieden, nahm weitere Demos auf und dachte auch wieder an Andy Wallace, der Grace produziert hatte. Und auch diese zu Hause aufgenommenen Demos sind auf der Posthum-Doppel-CD erschienen. Ich weiß nicht, ob alle Stücke auch geplant waren als Skizzen für sein zweites Album. Hier zum Beispiel eins von Genesis, im Original noch mit Peter Gabriel aus dem Lamplight Down on Broadway Doppelalbum. Hier von Jeff Buckley, Back in New York City. No time for romantic escape, and you. Im Original von Genesis aus dem Lamb-Album Back in New York City. Hier von Jeff Buckley in einem selbst aufgenommenen Vierspur-Demo, mitenthalten in der Doppel-CD Sketches for My Sweetheart the Drunk, also etwa Skizzen für My Sweetheart the Drunk, das ist der geplante Albumtitel für das Nachfolgealbum zum Debüt Grace. Und gleich noch einmal eine Coverversion, diesmal ein alter Blues von Booker White, entstanden während der Aufnahmesessions zu Grace. Wahrscheinlich zum Einspielen, zum Einsingen, Warmmachen im Studio. Jeff Buckley alleine mit seiner akustischen Gitarre, Slide-Gitarre, Parchment Farm Blues. Just give me life is morning down on Parchment Farm. Just give me life this morning down on Parchment Farm. I would hate it so bad, but I left my wife and all. Oh, goodbye wife, for you have done gone. Oh, goodbye wife, oh, you have done gone. But I hope that someday you will tell my lonesome song. Oh, listen, you better, I don't mean no harm. Listen, you man, sure don't mean no harm. if you wanna do good, you better telephone Parchment Farm. In the morning, dusk to dawn of day. We go work in the morning, just till dawn of day. Just till it's saying it be sundown when your work is done. I would think it was my home, but the man don't be around. Oh, well, he was my home, but men don't want me around. They see I'll take their women, take them out of town. I'm sitting down past my farm, and I sure wanna go back home. So I wanna go back home, but I hope that someday I shall overcome. Like a man, I was up this morning. Yeah, blues, walking like a man. Yeah, no blues, give me your right hand. And the blues fell on my child. Told me all upside down. Yes. You gonna do it? Preach 'em now. And the blues fell on my child. Told me all upside down. Carry on, poor Bob. Just can't seem to turn you around. The blues is aching, oh, heart disease. The blues is an old aching, oh, heart disease, killing me like consumption. Killing me like by degrees. I've been studying the rain. Oh, drive my blues away. I've been studying the rain. Oh, drive my blues away. Going out to the Stillway. Stay out there all day. lauter, härter als auf dem Grace-Album. Das war eben Eternal Life in der sogenannten Road-Version, veröffentlicht 1995 auf einer Single. Am Abend des 29. Mai 1997 war Jeff Buckley zusammen mit einem Freund, einem Roadie der Band, Keith Foti, am Ufer eines Hafenbeckens, einer Art Seitenkanal von Mississippi in Memphis. Es war sehr warm. Jeff Buckley ging dann schwimmen mit allen Klamotten, auch mit Schuhen. Das hat er wohl öfter auch so gemacht. Ein Schleppkahn fuhr vorbei, Wellen schlugen ans Ufer. Und Foti brachte eine Gitarre und einen Ghetto-Blaster sowie in Sicherheit. Auf dem Ghetto-Blaster lief gerade Whole Lotta Love von Led Zeppelin. Und als er wieder aufs Wasser guckte, war Buckley verschwunden, ertrunken. Erst 6 Tage später fand man seine Leiche. Bei einer Untersuchung wurden keinerlei Drogen oder Alkohol festgestellt, auch kein plötzliches Herzversagen oder ähnliches. Und alle, die ihn gut kannten, schlossen Selbstmord kategorisch aus. Es war schlicht, einfach und ganz traurig ein tragischer Unglücksfall. Want someone badly, got a girl here tonight, want someone new, someone new, a little cry, want someone badly. Cry all over madly. Have you heard someone say if I had money I would do things my way, but little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Satisfied mind. My friends and my loved ones, I will leave, there's no doubt. But one thing's for certain, when it comes my time, I leave this whole world, oh yeah, oh yeah, with a satisfied mind. Satisfied mind. Alle, die Jeff Buckley damals auf der Bühne mal live gesehen haben, werden ihn nie vergessen, seine Ausstrahlung, seine Intensität. Ich kann mich noch erinnern, als dann sein Tod durch Ertrinken bekannt wurde, war das Entsetzen unter Fans und Musikerkollegen riesengroß. Die Trauer dokumentiert in Abschiedsgrüßen, Abschiedsbriefen. Auch ich hatte das Glück, ihn zweimal live zu sehen. Beim ersten Mal kannte ich ihn noch gar nicht und selten hat mich ein Konzert so fasziniert wie das erste. Ich glaube, es war im Herbst 1994 im Kölner Luxor vor vielleicht 80 Leuten, wenn überhaupt. Und ich hoffe und denke, dass auch im Radio hier in diesem Soundtrack einige magische Momente von Jeff Buckley mal mit, mal ohne Band rübergekommen sind. Bis zum Schluss jetzt noch instrumentale Improvisation mit dem Titel Tang von einer Maxi, live eingespielt auf eine Kassette, mal, ich nehme an, mal so zwischendurch während einer Tour. So viel zu Jeff Buckley, geboren 17.11.1966, gestorben am 29.05.1997. Aus dem Studio verabschiedet sich Günter Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht.